Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Gesine für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Eine unangenehme Überraschung. Der Altgesell ist froh und lacht, weil ihm das erste Maß gebracht. Der Stoff ist sehr zu loben, drum wird sofort der Krug gehoben. Schlupp rinnt das Bier durch seine Kehle und einmal in die heiße Seele. Was ist denn das? Denkt er erschreckt, dass dieses so abscheulich schmeckt. Da hat er es, o Schreck, o Graus! Ha, welch abscheuliche, tote Maus! Ja, ja, kaum will man sich erfreuen, so kommt gleich was Fatales drein. Ende von Eine unangenehme Überraschung.